Kapitel 2 – Primitive Gelder. Unter allen historischen Geldformen, mit denen ich mich befasst habe, ähneln die Reihsteine der Jap-Inseln, die heute Teil der föderierten Staaten von Mikronesien sind, den Funktionen von Bitcoin am meisten. Wenn wir uns verdeutlichen, wie die aus Kalkstein gehauenen großen, runden Steine als Geld fungierten, ist dies später in Kapitel 8 hilfreich, um die Arbeitsweise von Bitcoin zu erläutern. Die bemerkenswerte Geschichte darüber, wie die Reihsteine ihre Rolle als Währung verlieren konnten, dient als Lehrbeispiel darüber, wie Geld seinen monetären Stellenwert verliert, sobald seine Härte schwindet. Die Reihsteine, die als Geld dienten, waren von unterschiedlicher Größe bis hin zu großen, kreisförmigen Scheiben mit einem Loch in der Mitte und mit einem Gewicht von bis zu 4 Tonnen. Die Steine stammen nicht aus Jap, wo keine Kalksteinvorkommen zu finden waren, sondern wurden aus dem benachbarten Palau oder Guam herbeigebracht. Die Schönheit und Seltenheit dieser Steine machte sie auf Jap begehrenswert und ehrwürdig, aber die Beschaffung stellte sich als äußerst mühsam heraus, da man die Steine abbauen und schließlich mit Flößen und Kanus herbeischaffen musste. Der Transport dieser Felsen erforderte Hunderte von Menschen, und als sie Jap schließlich erreichten, wurden sie an einem für alle Einwohner bekannten Ort aufgestellt, sodass sie für jeden zu sehen waren. Der Besitzer des Steins konnte ihn als Zahlungsmittel verwenden, ohne dass er ihn bewegen musste. Er musste lediglich allen Bürgern des Ortes verkünden, dass das Eigentum am Stein nun an den Empfänger übergegangen war. Die ganze Stadt erkannte das neue Eigentum an dem Stein an und der Empfänger konnte ihn sodann für eine Zahlung verwenden, wann immer er wollte. Es gab praktisch keine Möglichkeit, den Stein zu stehlen, da allen die Besitzverhältnisse bekannt waren. Dieses monetäre System funktionierte jahrhundertelang, möglicherweise sogar jahrtausendelang gut für die Japesen. Obwohl die Steine nie bewegt wurden, waren sie über den Standort hinweg verkaufsfähig, da man sie überall auf der Insel zur Bezahlung verwenden konnte. Die verschiedenen Größen der einzelnen Steine boten einen gewissen Grad an Verkäuflichkeit in bestimmten Skalierungen, ebenso wie die Möglichkeit, mit Bruchteilen eines einzelnen Steins zu bezahlen. Die Steine konnten jahrhundertelang als Zahlungsmittel verwendet werden, da es äußerst schwierig und mit hohen Kosten verbunden war, neue Steine zu beschaffen, weil diese in Jap nicht vorhanden waren und der Abbau und die Verschiffung von Palau keine einfache Angelegenheit war. Die sehr hohen Beschaffungskosten neuer Steine nach Jap führten dazu, dass das bestehende Angebot an Steinen stets wesentlich größer war als die Menge neuer Lieferungen zu einem gegebenen Zeitpunkt, sodass sie als akzeptiertes Zahlungsmittel sinnvoll waren. Mit anderen Worten, besaßen Reihsteine ein sehr hohes Stock-to-Flow-Verhältnis. Und egal, wie begehrenswert sie waren, konnten der vorhandenen Menge an Steinen nicht einfach neue Steine hinzugefügt und somit das Angebot vergrößert werden. Zumindest war das bis 1871 der Fall, als ein irisch-amerikanischer Kapitän namens David O'Keefe an den Ufern von Jap Schiffbruch erlitt und von den Einheimischen gerettet wurde. O'Keefe sah eine Gewinnmöglichkeit darin, Kokosnüsse von der Insel zu exportieren und sie an Kokosölproduzenten zu verkaufen, aber er sah keine Möglichkeit, die Einheimischen dazu zu bringen, für ihn zu arbeiten, weil sie mit ihrem Leben in ihrem tropischen Paradies sehr zufrieden waren und keine Verwendung für jegliche fremde Form von Geld hatten, die er ihnen anbieten konnte. Doch O'Keefe wollte sich nicht geschlagen geben. Er segelte nach Hongkong, besorgte sich ein großes Schiff und Sprengstoff, segelte damit nach Palau, wo er mit dem Sprengstoff und modernen Werkzeugen mehrere große Reihsteine abbaute und segelte zurück nach Jap, um den Einheimischen die Steine als Bezahlung für die Kokosnüsse anzubieten. Entgegen den Erwartungen von O'Keefe waren die Dorfbewohner jedoch nicht sehr an seinen Steinen interessiert. Stattdessen verbot der Dorfvorsteher seinen Einwohnern, für die neuen Steine zu arbeiten und ordnete sogar an, die Steine von O'Keefe als wertlos zu betrachten, da sie problemlos abgebaut worden waren. Nur jene Steine, die auf traditionelle Weise von den Japesen mit viel Schweiß und Mühe abgebaut worden waren, sollten auf Jap akzeptiert werden. Einige Inselbewohner waren jedoch anderer Meinung, woraufhin sie O'Keefe mit den von ihm gewünschten Kokosnüssen versorgten. Dadurch kam es auf der Insel zu Konflikten, die schließlich zum Untergang der Reihsteine als Währung führten. Heute spielen die Steine eine eher zeremonielle und kulturelle Rolle auf der Insel und das moderne staatliche Geld ist das allgemein verwendete monetäre Medium. Obwohl O'Keefes Geschichte einen durchaus symbolischen Charakter hat, so war O'Keefe nur der Vorbote des unvermeidlichen Niedergangs der monetären Funktion der Reihsteine, die mit dem Einfluss der modernen Industriezivilisation auf Jap und dessen Bewohner ihren Wert verloren. Mit dem Aufkommen moderner Werkzeuge und industrieller Möglichkeiten in der Region war es unvermeidlich, dass die Steine weitaus kostengünstiger hergestellt werden konnten als zuvor. Folglich sollten viele einheimische und ausländische O'Keefes folgen, die Yap mit immer mehr neuen Steinen versorgten. Mithilfe der modernen Technologie sank das Stock-to-Flow-Verhältnis für Reichsteine drastisch. Es war nun möglich, jedes Jahr immer mehr dieser Steine auf die Insel zu bringen, was den vorhandenen Bestand der Insel deutlich entwertete. Für die Einwohner machte es immer weniger Sinn, die Steine als Wertanlage zu nutzen, und so verloren sie mit der Zeit ihre Verkäuflichkeit und damit ihre Funktion als Tauschmittel. Im Einzelnen mag es Unterschiede geben, aber die grundsätzliche Dynamik des Rückgangs des Stock-to-Flow-Verhältnisses ist bei jeder Währung, die ihre monetäre Bedeutung verliert, gleich und gilt auch für den Niedergang des venezolanischen Bolivars, der sich momentan abspielt. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich mit den Akori-Perlen, die seit Jahrhunderten in Westafrika als Geld verwendet wurden. Die Entstehungsgeschichte dieser Perlen aus Westafrika ist nicht eindeutig nachgewiesen. Es gibt Hinweise darauf, dass sie aus Meteoritengestein hergestellt wurden oder von ägyptischen und phönizischen Händlern stammen könnten. Wir wissen nur, dass sie in einer Gegend wertvoll waren, in der die Glasmacherei teuer und wenig verbreitet war, was ihnen ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis bescherte und eine Verkäuflichkeit über einen langen Zeitraum hinweg sicherstellte. Da sie klein und wertvoll waren, konnten sie in skalierbaren Einheiten verkauft werden, weil sie in Ketten, Halsketten oder Armbändern eingearbeitet werden konnten. Dies war jedoch keineswegs ideal, da es viele verschiedene Arten von Perlen gab und nicht nur eine Standardeinheit. Andererseits waren sie ortsunabhängig handelbar, da sie leicht zu transportieren waren. Im Gegensatz dazu waren Glasperlen in Europa nicht teuer und spielten keine monetäre Rolle, denn die Verbreitung der Glasmacherei führte dazu, dass die Hersteller den Markt mit ihnen hätten überschwemmen können, wenn sie als Währung verwendet worden wären. Mit anderen Worten, sie hatten ein niedriges Stock-to-Flow-Verhältnis. Als europäische Entdecker und Händler im 6. bis 10. Jahrhundert Westafrika besuchten, erkannten sie den hohen Wert, der diesen Perlen dort beigemessen wurde, und begannen, sie in Massen aus Europa zu importieren. Was folgte, ähnelte der Geschichte von O'Keefe, aber angesichts der geringen Größe der Perlen und der wesentlich größeren Bevölkerung war es ein vergleichsweise langsamer und weniger offensichtlich ablaufender Prozess mit tiefgreifenden und dramatischen Folgen. Langsam, aber sicher konnten die Europäer viele der wertvollen Ressourcen Afrikas im Gegenzug für die Perlen kaufen, die sie zu Hause für sehr wenig Geld erworben hatten. Der europäische Einfall in Afrika führte dazu, dass sich die Perlen langsam von einer harten in eine weiche Währung wandelten, sodass die Handelbarkeit und die Kaufkraft der Perlen im Laufe der Zeit für jene Afrikaner nachließ, in deren Besitz sie sich befanden, wodurch diese zunehmend verarmten und der Besitz auf die Europäer überging, welche diese Perlen leicht herstellen konnten. Die Akori-Perlen wurden später als Sklavenperlen bekannt, weil sie zum Handel mit afrikanischen Sklaven zwischen Europäern und Nordamerikanern beitrugen. Ein einmaliger Wertverlust eines monetären Tauschmittels ist tragisch, aber zumindest ist er schnell vorbei und seine Besitzer können mit einer neuen Währung erneut mit dem Handel, Sparen und Kalkulieren beginnen. Ein langsamer Rückgang des monetären Wertes über einen längeren Zeitraum hinweg führt jedoch dazu, dass der Wohlstand von den Besitzern langsam auf diejenigen übertragen wird, die das Tauschmittel zu niedrigen Kosten produzieren können. An diese Lektion sollten wir uns erinnern, wenn wir uns in den kommenden Kapiteln des Buches mit der Solidität von staatlichen Geldern befassen. Muscheln sind ein weiteres monetäres Tauschmittel, das an vielen Orten der Welt, von Nordamerika bis Afrika und Asien, weit verbreitet war. Historische Darstellungen zeigen, dass die am besten handelbaren Muscheln in der Regel diejenigen waren, die seltener und schwerer zu finden waren, da diese mehr wert waren als die leicht auffindbaren. Einheimische und frühe europäische Siedler verwendeten häufig Wampum-Muscheln aus den gleichen Gründen wie bei den Akori-Perlen. Sie waren schwer zu finden, was ihnen ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis verlieh, möglicherweise das höchste unter den damals verfügbaren langlebigen Gütern. Muscheln hatten jedoch mit den Akori-Perlen gemein, dass sie nicht einheitlich waren, was ein erheblicher Nachteil war, da die Preise und Wechselraten dadurch nicht so einfach gemessen und einheitlich ausgedrückt werden konnten. Dies stellte einen enormen Nachteil für das Wirtschaftswachstum und den Grad der Spezialisierung dar. Europäische Siedler erkannten ab 1636 Muscheln als gesetzliches Zahlungsmittel an. Da jedoch immer mehr britische Gold- und Silbermünzen nach Nordamerika strömten, wurden diese aufgrund ihrer Einheitlichkeit als Tauschmittel bevorzugt, was eine bessere und einheitlichere Preisnennung ermöglichte, wodurch sie besser handelbar waren. Da fortschrittlichere Schiffe und Technologien eingesetzt wurden, um Muscheln aus dem Meer zu ernten, war das Angebot irgendwann so sehr aufgebläht, dass nach einiger Zeit ihr Wert und ihre Handelbarkeit stark sanken. Im Jahr 1661 verloren Muscheln schließlich ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel und letztlich ihre monetäre Funktion. Dieses Schicksal ereilte das Muschelgeld nicht nur in Nordamerika, immer dann, wenn die Gesellschaften, die Muscheln als Zahlungsmittel verwendeten, Zugang zu einheitlichen Metallmünzen erhielten, übernahmen sie diese Währung und profitierten davon. Die industrielle Revolution mit ihren mit fossilen Brennstoffen betriebenen Schiffen machte es zudem immer einfacher, Muscheln im Meer zu ernten, den Produktionsfluss zu erhöhen und somit das Stock-to-Flow-Verhältnis binnen kurzer Zeit zu verringern. Andere antike Geldformen waren Rinder, die wegen ihres Nährwerts geschätzt wurden, da sie zu den wertvollsten Besitztümern gehörten, die man besitzen konnte. Zudem konnten die Rinder aufgrund ihrer Mobilität auch ortsunabhängig verkauft werden. Rinder spielen auch heute noch eine monetäre Rolle, da viele Gesellschaften sie für Zahlungen, insbesondere als Mitgift, verwenden. Da Rinder jedoch sperrig und eigentlich nicht teilbar sind, waren sie noch nie besonders gut geeignet, um die Probleme der Teilbarkeit in verschiedene Skalierungen zu lösen. Und so existierte neben dem Vieh eine andere Form von Geld, das Salz. Salz ließ sich gut für eine lange Zeit aufbewahren und konnte in jedes beliebige Gewicht unterteilt werden. Diese historischen Fakten sind in der englischen Sprache noch immer ersichtlich, da das Wort pecuniary, finanziell, von pecus, dem lateinischen Wort für Rinder, abgeleitet ist und das Wort salary, Gehalt, von sal, dem lateinischen Wort für Salz. Mit der rasch fortschreitenden Technologie, insbesondere im Bereich der Metallurgie, wurden bessere Geldformen entwickelt, die anstelle der oben genannten Tauschobjekte und Artefakte eingesetzt wurden und diese schnell ersetzten. Als Tauschmittel erwiesen sich diese Metalle im Vergleich zu Muscheln, Steinen, Perlen, Rindern und Salz als überlegen, da sie zu einheitlichen, höchst wertvollen kleinen Einheiten verarbeitet werden konnten, die sich viel leichter transportieren ließen. Ein weiterer Nagel im Sarg des Artefaktgelds war die industrielle Nutzung von Brennstoffenergie aus Kohlenwasserstoff. Dadurch konnte man die Produktionskapazitäten deutlich erhöhen und eine schnelle Steigerung des neuen Angebots, Flow, dieser Artefakte ermöglichen. Dies bedeutete, dass jene Geldformen, die bis dahin aufgrund ihrer schwierigen Produktion ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis aufwiesen, eben jenes verloren. Mit modernen Brennstoffen aus Kohlenwasserstoff könnten Reihsteine leicht abgebaut, Akoriperlen für sehr geringe Kosten hergestellt und massenweise Muscheln mit großen Schiffen gesammelt werden. Sobald diese Gelder ihre Härte verloren, erlitten ihre Besitzer eine erhebliche Vermögensenteignung, wodurch das gesamte Gefüge ihrer Gesellschaft auseinanderbrach. Die Häuptlinge der Jap-Inseln, die O'Keefes billige Reihsteine ablehnten, verstanden, was die meisten modernen Ökonomen nicht begreifen. Ein leicht zu produzierendes Geld ist als Geld wertlos. Und eine weiche Währung macht eine Gesellschaft nicht reicher, sondern im Gegenteil. Sie macht sie ärmer, indem der hart verdiente Wohlstand gegen eine weiche Währung, die sich leicht produzieren lässt, zum Verkauf gestellt wird.